verachtet, geschlagen, geschunden, verjagt und der Heimat beraubt. Blutend aus vielfältigen Wunden, so rühmt dich dein Volk hier im Staub. Sie haben den Segen ergriffen, der in deinem Namen liegt. Für diesen durchschreiten sie Tiefen, doch du führst sie durch bis zum Sieg. Auferstandener Fürst des Lebens, Hoffnung der Deinen im Leid. Dein Name muss triumphieren im Reich Deiner Herrlichkeit. Sie dienen die Welt, nichts wert ist, denn Sünde und Tod lebt daran. Ihr Herz ist dort, wo auch ihr Herr ist, der selbst schweigend litt als ihr Lamm. Dein Geist gibt Mut zum Bekennen vor Königen und allem Volk. Der Eifer des Herrn lässt sie brennen, das Netz ist zum Bersten voll. Auferstandener Fürst des Lebens, Hoffnung der Deinen im Leid. Dein Name muss triumphieren im Reich Deiner Herrlichkeit. Doch in den Ländern des Westens, wo wir in der Sicherheit sind, steht's um den Eifer nicht bestens, denn billig wird man Gottes Kind. Die Weltangepassten und Lauen, die haben den Frieden zwar heut, doch prüfen Trübsal und Grauen die Echtheit hier bald erneut. Auferstandener Fürst des Lebens, Hoffnung der Deinen im Leid. Dein Name muss triumphieren im Reich Deiner Herrlichkeit. Kommt, nehmen wir teil an den Leiden des Sohnes des Lammes des Herrn. Und beten wir für all die Seinen, im Leib sind sie uns ja nicht fern. Es kommen die bitteren Zeiten und wehe dem, der nicht bereit. Das Irdische kann doch nicht bleiben, wir harren der Herrlichkeit. Auferstandener Fürst des Lebens, Hoffnung der Deinen im Leid. Dein Name muss triumphieren im Reich Deiner Herrlichkeit.